1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio, unsere Freitag-Nachtausgabe, die wie immer eine offene Themensendung ist. Und ihr könnt euch also melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was. Nochmal die Telefonnummer, kostenfrei für euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Erich und Erich ist 74. Hallo Erich. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. So. Ich hatte es letztens schon probiert, aber da, wie gesagt, da war es zu spät. Ja, um was geht's denn? Es geht darum, ich bin 74 und habe eine Freundin, die ist 30. Ach, das ist aber ein großer Unterschied. Das ist ein sehr großer Unterschied. Nur möchte ich sagen, dass da wirklich eine echte, echte Freundschaft ist, dass das nichts mit Sexualität zu tun hat. Ach so. Gar nicht. Nein. Eine platonische Beziehung. Also nur kein Sex, kein Körper. Nicht einmal platonisch. Eine richtige offene Freundschaft ist das. Und zwar, wenn ich da weiter ausholen sollte. Dann lass mich erstmal was fragen. Wie lange läuft die Geschichte? 7 Jahre, fast 8 Jahre. So lange schon. Ja. Wo habt ihr euch kennengelernt? Also ich bin von München, ich war auf dem Oktoberfest. Ja. Und war da natürlich auch etwas stärker angetrunken, sagt man es einmal so. Wie das so passiert auf dem Oktoberfest? Naja. Ja. Denn ich bin dann nach Hause gegangen. Ja. Und bei uns in der Siedlung, wo ich wohne, da passt ein Haustürschlüssel praktisch an sämtliche Wohnblocks. Das ist vom Postboten und so weiter. Och. Dass man unten ins Haus reinkommt. Die Wohnungsschlüssel sind natürlich schon verschieden. Ja. Und ich habe da in meinen Rausch, habe ich praktisch das Haus verwechselt. Ach so. Ich wohne auf 14 und sie wohnt auf 12. Ja. Naja, und da bin ich die Treppe hoch und wollte halt die Tür aufmachen und da hat der Wohnungsschlüssel nicht gepasst. Ja. Und auf einmal geht die Tür von innen auf. Da steht ein junges Mädel vor der Tür. Wie gesagt, das war vor 8 Jahren. Ja. Da war sie praktisch 22. Und ein besoffener, etwas älterer Herr stand ihr gegenüber, ja. Jawohl. Und ich habe gesagt, was tust du in meiner Wohnung hier? Klar. Und habe mich an ihr vorbei und dann bin ich da rein und habe natürlich andere Möbel gesehen und so weiter. Und da war ich auf den Schlag, nicht ganz nüchtern, aber da war ich wieder geistig da. Da hast du es kapiert, dass du in einer falschen Wohnung bist. Da habe ich kapiert, dass ich in einer falschen Wohnung bin. Und da habe ich sie angeschaut und da hat sie mich reingebeten, hat gesagt, ja, kommen Sie doch mal rein, wer sind Sie denn? Und setzen Sie sich hin, hat mir einen Kaffee angeboten. Aber hör mal, das war ja sehr ungewöhnlich und nett von ihr. Die hätte dich ja eigentlich sofort rausschmeißen können. Ja, das hätte ich auch gemacht, wenn überhaupt, dass die dich reingelassen hat. Ja, ja, na gut, ich habe sie etwas unsanft beiseite geschoben, muss ich sagen. So, da war es tiefe Nacht und dann habt ihr da gesessen und habt... Ja, das war so nachts um 1, so gegen, da hätte Oktoberfest, die machen um 11 Uhr zu, da bin ich nach Hause gekommen, bin und so. Hatte sie denn schon geschlafen gehabt? Das weiß ich, ich glaube nicht, weil sie ist Musikerin. Ja. Sie war damals in der Philharmonie in München tätig als Geigerin. Jetzt ist er fest angestellt in Nürnberg. Ja, ja. Keine Popmusik, Rockmusik, sondern klassische Musik. Nein. So, dann habt ihr beiden euch dann in der Nacht unterhalten. Da haben wir uns unterhalten. Und so fing's an. Sie hat mich dann nach Hause gebracht. Ja. Du warst dann früh um 4 oder sowas. Hast du denn auch eine Frau? Wie bitte? Hast du denn auch noch eine Frau? Ja, aber die ist verstorben schon. Ja. Du bist alleinstehend. Meine Tochter ist sogar 20 Jahre älter wie sie. Ja. Die Miriam und wir, also sie kennt sie auch und es ist wie gesagt ein wunderbares freundschaftliches Verhältnis. So, hast du diese sehr junge Frau kennengelernt durch diese kuriosen Umstände, wie du gerade beschrieben hast. Jetzt unter uns beiden, hast du dich am Anfang nicht doch ein bisschen verliebt in sie? Boah. Ganz ehrlich. Jein. Also ich glaube nicht. Am Anfang ja selbstverständlich, aber der Altersunterschied war ja doch zu groß. Ja, ja. Und ich habe mich da auch nicht getraut, irgendwie, ist klar, irgendwie da auf dieses Thema oder überhaupt auf Sexualität oder auf irgendwas, ja, zu kommen. Aber offensichtlich, scheinst du ihr ja doch sehr sympathisch zu sein, dass sich daraus dann so eine langjährige Freundschaft entwickelt hat. Ja, und das ist es auch heute noch. Wir sind uns sehr sympathisch. Wie gesagt, sie ist jetzt in Nürnberg, in der Philharmonie. Ja. Also, und wenn sie mich besuchen kommt, wenn sie frei hat, einmal ein paar Tage, da kommen sie mich besuchen. Ja. Und ihre Eltern, die wohnen nicht weit von München. Ja. Die sind ungefähr 50 Kilometer bei Augsburg. Und ihre Mutter, also muss ich sagen, ihr Vater ist Deutscher, ihre Mutter ist eine Koreanerin. Was sagen denn die Eltern zu dieser ungewöhnlichen Freundschaft? Ja, die, wie gesagt, der Vater ist dafür, die Mutter ist jetzt langsam dagegen. Deshalb rufe ich ja auch an, was ich da am besten machen könnte. Ach so, die Mutter von ihr. Die Mutter ist eine Koreanerin. Okay, und die ist jetzt langsam dagegen, obwohl sie am Anfang dafür war. Ja. Warum? Ja. Warum ist sie jetzt dagegen? Weil die Miriam, also praktisch, wenn sie mich besuchen kommt, dass sie dann auch mal nach Hause gehen soll und so. Wir kochen zusammen und haben unseren Spaß zusammen und alles. Und das gefällt der Mutter nicht. Die Mutter ist der Meinung, dass ich vielleicht ihre Tochter selbst als Tochter möchte. So ungefähr. Sie ist praktisch eifersüchtig auf ihre Tochter. Ich verstehe. Auf der Ebene. Auf der Ebene. Hat denn Miriam heißt die junge Frau? Miriam heißt sie. Hat Miriam denn auch einen Freund? Die hat einen Freund, selbstverständlich hat die einen Freund. Ja, du, der ja. ist auch ab und zu bei mir zu Besuch, der ist auch Konzert, also Cellist ist der. Der wiederum ist aber nicht eifersüchtig auf dich. Nein. Doch, im Gegenteil. Also ihr versteht euch gut. Wir verstehen ihn sehr, sehr gut. Wenn er auch frei hat, kommen sie zu mir, schlafen dann bei mir hier im Schlafzimmer. Ich schlafe auf der Couch. Also es ist eine ganz, ganz gute Freundschaft. Nur ihre Mutter, wie gesagt, seit voriges Jahr, macht die mir den Vorwurf, ja, die Miriam könnte ja auch einmal mehr nach Hause kommen. Mhm. Die hat noch zwei Schwestern, die sind auch... Aber weißt du, Erich, das ist natürlich so eine Sache. Den Vorwurf sollte sie nicht dir machen. Wenn sie überhaupt einen Vorwurf macht, was ich generell nicht gut finde, aber wenn sie einen macht, dann müsste sie Miriam ansprechen. Sie ist die Tochter und sie entscheidet, was sie mit ihrer Zeit macht. Ja, die Miriam ist halt zweigeteilt, sagen wir mal. Sie hört auf ihre Mutter. Mhm. Sie hört auf mich, gell? Mhm. Ich habe gewisse Lebenserfahrung. Ich hatte eine Gaststätte hier 13 Jahre, bevor ich einen Herzinfarkt gehabt habe. Und aber das spielt ja jetzt alles keine Rolle. Naja, dann solltest du ja vielleicht auch mit deiner Lebenserfahrung, Erich, versuchen, vielleicht die Wogen ein bisschen zu glätten, dass die Freundschaft bestehen bleibt und dass die Miriam vielleicht doch öfters noch zu der Mutter geht. Aber letztendlich muss die Miriam das ja entscheiden. Die ist ja keine 14 oder 15 mehr. Nee. Die entscheidet ja auch. Mit ihrem Vater bin ich sehr, sehr gut. Also wenn ich... Ich besuche sie ja auch, also in ihre Eltern. Ja. Jetzt ist die Mutter zurzeit in Amerika, die kommt erst am 14. wieder zurück. Ja. Die haben da Verwandtschaft da drüben. Wenn ich beim Vater bin, wir reden uns per Du an, ich gehe in jedes Konzert, wo die Miriam spielt und so weiter und so fort. Kannst du ja nicht mit dem Vater mal so ein Wort unter Männern sprechen, dass der vielleicht so ein bisschen vermittelt, dass sie... Da hat auch nichts zum Sagen, mein Gott. Ach so. Der hat nichts zu sagen, verstehe. Nee, so ungefähr. Sie ist halt, ihre Mutter ist eine sehr herrische... Wie hast du denn auf die Mutter reagiert, als sie dir da so Vorwürfe gemacht hat? Ach, überhaupt nicht. Ich habe gesagt, wieso? Ich habe doch selber eine Tochter und habe Enkelkinder und so weiter. Ja, aber sie soll doch einmal mehr nach Hause kommen, wenn sie frei hat. Ja. Und Miriam mag ja selber oft nicht so gerne zu ihrer Mutter, weil die halt so herrisch und so selbstsüchtig ist. Weißt du, Erich, da kannst du gar nichts machen. Nee, ich kann nichts machen, ich weiß. Freu dich, dass du da so eine nette Freundschaft hast mit der jungen Frau und auch ihrem Freund. Und was die da in der Familie da für Spannungen haben und letztendlich, ja, kannst du gar nichts machen. Das ist mir ja auch nur unangenehm. Und ich meine, wie kann ich mich noch geben oder was? Ja? Lässt sich das mir gegenüber nicht anmerken. Ja. so, naja gut, es ist ein gewisses Distanz da. Ja, dann würde ich wiederum mehr auf Distanz zu dieser Frau gehen. Aber mir mach nicht, ich auch. Ja, aber mir nicht die Freundschaft mit der Miriam kaputt machen lassen. Nee, das wird auch nie geschehen. Also, das wird nie geschehen. Genau, ich glaube, also die Richtung ist, dass du dann einfach mehr Distanz hältst zu der Frau, von der Mutter von der Miriam. Ja, das ist die Lösung. Mit ihrem Vater bin ich sehr gut. Ja, das ist die Lösung. Wenn ihre Mutter dabei ist, dann reden wir uns per sie an, ihr Vater und ich. Ja. Und in dem Moment, wo die Mutter außer Reichweite ist, dann reden wir uns per du. Das ist ja ist genauso alt wie ich. Ja. Also, ich glaube, die Richtung haben wir jetzt festgelegt. Du gehst auf Distanz zu der Frau und genießt die Freundschaft zu der jungen Frau und zu ihrem Freund. Das ist fein. Ich bitte dich, schöne Grüße auszurichten. Das tue ich, Thomas. Gerne, freut mich. Wie gesagt, deine Sendung schaue ich mir fast jede Nacht an. Das freut mich. Und ist wunderbar. Erich. Die Themen, die dir anschneidet, ist alles einwandfrei. Wunderbar, spitze, kann ich nur sagen. Danke für das nette Kompliment und alles Gute. Euch auch. Tschüss. Bleibt gesund. Ja. Du und dein Team, gell? Dankeschön. Ciao. Tschüss. So, 0800 220 5050. Unsere kostenfreie Nummer für euch, die Andreas gewählt hat. Und hier ist er, 38. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Andreas, hallo. Um was geht's bei dir? Ja, ich rufe nochmal an zum Thema vom Mittwoch, Thema Auto. Sehr gerne. Ja, mein Auto hat mich ins Gefängnis gebracht. Oh, das ist weniger schön. Was ist passiert? Ja, ich habe angefangen mit Mitte 20 so an meinem Auto ein bisschen rumzubasteln und hier und da, naja. Was für ein Auto war das? Was für ein Auto war das? Das war deutscher Markenhersteller. Ja, kannst du hier sagen, die Marke? VW. VW, okay. Okay. So, da hast du gebastelt mit Anfang, mit Mitte 20. Ja, und das wurde dann immer mehr und... Ich gehe mal davon aus, dass es ein Golf war. Nee, eine Nummer kleiner, ein Polo. Ein Polo, okay. Hm. Und naja, irgendwann wurde dann auch der Motor ausgewechselt und dann gab es dann das Problem mit dem Straßenverkehrszulassungsordnung. Was für ein Motor wurde denn eingewechselt? Aus einem seriengleichen Fahrzeug, allerdings sehr viel höher motorisiert, der in diesen, den ich hatte, nicht rein durfte. So, komm mal, Butter bei die Fische, wie viel PS hatte der und wie viel hatte der alte? Nach allen Umbauten war er dann so ungefähr das Vierfache von dem, was er haben sollte. Wie viel? Sag doch mal eine Zahl, Mensch. Gekauft wurde er mit 60 PS und aufgehört hat er dann bei 210. Boah, für einen kleinen Polo. Für so einen kleinen Polo, ja. Es gibt, diese Version gibt es mit dieser großen Maschine, allerdings dann auch mit den entsprechenden Zubehörteilen und Karosserieverstärkungen, Bremsanlagen und so weiter. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du das illegal eingebaut hast? Richtig. Der TÜV hat es nicht abgesegnet. Richtig. Und dann? Ja, ich wurde dann angehalten und hatte die Auflage bekommen, das Fahrzeug in den Urzustand wieder zurückzuversetzen oder aber wenigstens so weit zurückzubauen, dass es dem TÜV bzw. der StVZO, Straßenverkehrszulassungsordnung, entspricht. Ja, wie viel Geld hattest du bis dahin schon reingepumpt in das Auto? Ich hab's nicht gezählt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Viel Geld? Ja, einiges, ja. Einiges. So, jetzt hast du die Auflage bekommen und dann? Nicht dran gehalten. Ja. Mit dem Fahrzeug weitergefahren. Ja. Und irgendwann kam dann der Tag, wo es dann zur Zwangsstilllegung kommen sollte. Und da habe ich mich dann auch gegen gewehrt und das Fahrzeug anderweitig gestellt und geparkt, dass es nicht gefunden wurde. Bin dann mit dem Fahrzeug weiterhin unterwegs gewesen. Und ich will mir das Fahrzeug noch einen Tick besser vorstellen. Also da ist dieser wahnsinnige Monstermotor drin. Welche Farbe hat das Fahrzeug? Der war weiß. Weiß. Was für Reifen hatte er? Hatte es? Ja, dieses ganz normale tiefer gelegt, Breitreifen, Alufelgen, Spoiler rechts, Spoiler links, vorne, hinten, die Schürzen geändert und Okay. Sportsitze drin. Ich verstehe. Halt alles, was dazugehört. So. Aber das war wohlgemerkt nur für mich selber gemacht. Also das habe ich selber gemacht, nur für mich alleine und nicht für irgendwen anders oder nicht, dass mir irgendwer hinterher guckt. Klar, die Leute gucken, aber es war für mich. Du hattest Spaß. Ich bin auf keine Treffen, keine Events oder irgendwelche Wettbewerbe gefahren. Das wollte ich alles gar nicht. So, erzähl mir die Geschichte jetzt weiter. Das Auto sollte stillgelegt werden. Richtig. Naja, und irgendwann kam es dann zum Tag X, wo ich dann mal wieder angehalten wurde nach mehrmaligen Aufforderungen, dieses Fahrzeug zurückzubauen oder halt dem TÜV vorzustellen, was ich ja nicht getan habe. Wie viele Aufforderungen waren das insgesamt? Vier oder fünf waren es insgesamt. Das ist schon eine ganze Menge. Bevor es dann zu dieser besagten Nachmittag kam, wo ich dann nochmal angehalten wurde, ja. Dann wurde ich vorläufig festgenommen. Ja. Das Fahrzeug wurde dann an Ort und Stelle zwangsstillgelegt und beschlagnahmt. Mhm. Ja, und wurde dann nachmittags dem Haftrichter vorgeführt. Der hat dann den vorläufigen Haftbefehl wieder aufgehoben bis zur endgültigen Verhandlung. Mhm. Sprich, ich durfte wieder ganz normal nach Hause laufen. Laufen in dem Sinn. Allerdings ohne Fahrerlaubnis. Ja. Ohne Fahrzeug, ohne Schlüssel, ohne alles. Ja. Ich frage nur mal so. Ich gehe davon aus, dass du einen Führerschein hattest. Richtig. Ja. Mittlerweile habe ich ihn auch wieder. Ja, okay. Wie ging es dann weiter? Naja, dann kam die Gerichtsverhandlung und da wurde ich verurteilt zu 21 Monaten Haft. Zu 21 Monaten Haft. Unter anderem Steuerhinterziehung, weil durch diese mehrfachen Aufforderungen habe ich dann auch keine Steuern mehr für das Auto bezahlt, weil ich habe mir gedacht, wofür? Das Auto wird doch eh stillgelegt, warum soll ich jetzt noch zahlen? Da dieses Fahrzeug nicht mehr zulässig war, verlischt automatisch der Versicherungsschutz. Das ist dann Versicherungsbetrug, auch wenn man die Versicherung bezahlt. Du lieber Himmel, da kam ja eins zum anderen. Dann war es ein grober, gefährlicher Eingriff in den öffentlichen Straßenverkehr, weil das Lenkrad definitiv zu klein war ohne Servolenkung. Mhm. Man konnte dieses Fahrzeug also im Gefahrenbereich nicht mehr beherrschen. Die Bremsen, dummerweise, waren auch nicht umgebaut. Also die waren für diesen Motor gar nicht ausgelegt. Das wäre Vergleich, fahren Ferrari und bauen eine Trabi-Bremse ein. Mhm. Das funktioniert nicht, du kriegst das Ding nicht zum Stehen. Bist du denn mit diesem Auto richtig gebrettert? Nee, das nicht. Das nicht? Du hattest nur Spaß? Gar nicht, nein, also ich wollte auch gar nicht jetzt negativ auffallen. Mhm. Ich wollte einfach nur meinen Spaß mit diesem Auto haben. Und so, du hast jetzt eine ganze Menge aufgelistet. Kommt da noch was dazu? Naja, dann kam, wie gesagt, die Verhandlung. Mhm. Und mein Rechtsanwalt war dann der Meinung, ach, das kriegen wir hin, wir machen mal eine Berufung. Und naja, ich mich darauf eingelassen, wir sind zur Berufungsverhandlung. Die war dann 3 Monate später. Mhm. Da wurde das Urteil bestätigt. Dann kam der Haftantrittstermin und ich bin dann ganz normal zum Haftantritt auch gegangen, habe meine 21 Monate abgesessen. Du hast 21 Monate im Knast gesessen wegen Autoverrücktheit. Richtig. Mein Anruf ist eigentlich, also der Grund meines Anrufs ist der, ich möchte jetzt nicht irgendwie eine Frage oder eine Beratung, ich wollte eigentlich mehr oder weniger den vielen Jugendlichen, die auf den Straßen unterwegs sind, so einen kleinen Denkanstoß geben, was sie da eigentlich machen. Hm. Also du hast aus der Sache gelernt? Definitiv gelernt. Was hast du gelernt aus der Sache? Also ich habe meine Fahrerlaubnis mittlerweile wieder. Mhm. Ich bin seit letztes Jahr Juni wieder auf freiem Fuß, habe meine eigene Wohnung, ich habe 2 kleine Katzen als Hausbewohner, ich habe meinen Garten, habe nach langer Zeit wieder Kontakt zu meiner Familie. Hatte ich das beruflich? Was vorher auch nicht der Fall war, aber das hat einen anderen Grund. Hatte ich das beruflich auch, wahrscheinlich auch sehr aus der Bahn geschlagen, ne, dieser Gefängnisaufenthalt? Völlig, völlig. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht vorher? Ich habe vorher für eine Spedition gearbeitet. Hm. Als Fahrer? Als Lkw-Fahrer. Als Lkw-Fahrer. Also das war auch dahin. Das ging nicht mehr. Nee, das war alles weg. Durch die Haft, na klar. Ja. Also, was willst du denen sagen, die irgendwie vielleicht auch so autoverrückt sind in dieser Richtung, wie du es gerade beschrieben hast? Dass man, klar, man kann sich das Auto schön machen, so dass es einem selber gefällt, aber nicht übertreiben. Ja, und man kann es sich schön machen und man soll es sich schön machen im Rahmen der Gesetze. Richtig, ganz genau, ganz genau. Da gibt es ja einen großen Spielraum, man kann ja ganz viele Sachen machen. Die Jungs fahren ja teilweise ganz irre Autos und das ist alles TÜV abgenommen und funktioniert. Ja, es funktioniert, aber wenn ich dann teilweise Leute sehe oder Jugendliche, gerade viele, viele Jugendliche, die haben da ein Auto in der Hand, die haben gerade ihren Führerschein bestanden und haben dann ein Auto, das ist kein Auto, das ist eine Waffe. Mhm. Ja, das ja, ist regelrecht eine Waffe. Ja, ich hab's ja selber gesehen, ich habe das Fahrzeug in der Hand gehabt. Ich weiß, was ich da in der Hand hatte. Jetzt mittlerweile weiß ich's. Wie erklärst du dir das denn im Nachhinein, Andreas? Du hast doch damals auch schon klar denken können und warst kein dummer Kerl, dass du dich da so verrannt hast in diese Sache? Ja, das hat vielleicht auch was mit meinem damaligen Umfeld zu tun gehabt, was meine damalige Familie, meine Ex-Frau anbetrifft, weil ich bin ja mittlerweile auch geschieden, dass wir uns da irgendwo auseinandergelebt haben und ich habe irgendwo eine Zuflucht gesucht, sage ich mal, am Wochenende, wenn ich zu Hause war, durchs LKW fahren, war ich ja nun nicht tagtäglich zu Hause. Ich war ja auch manchmal drei Tage unterwegs. Kann ich verstehen, aber dir war ja schon bald klar, dass du immer mehr ins Illegale reingehst und dass du da nicht für dich irgendwann gesagt hast, okay, so kann ich es nicht weitermachen. Nein, das war mir überhaupt nicht klar. Naja, aber wenn du viermal einen Warnschuss abgekriegt hast, du hättest schon nach dem ersten Warnschuss... In dem Moment war es klar. Aber dann sieht man beim Schrauben, beim Basteln, Mensch, ach, das könntest du ja auch noch ändern. Die Sitze, die gefallen dir nicht, da können noch bessere Sportsitze rein. Ja. Das Lenkrad kann noch eine Nummer kleiner sein. Und alle Außenwahrnehmung ist irgendwie, war weg. Ja, na klar, irgendwo setzt der Geist aus. So, jetzt hast du ja einen Führerschein. Und den habe ich abgegeben gehabt. Aber jetzt hast du ihn jetzt mittlerweile wieder. Und ich hatte mittlerweile auch wieder ein kleineres Gefährt, sage ich mal, mit zwei Rädern. Ja. Hatte damit einen kleinen Unfall. Das Ding wurde angefahren und dadurch habe ich ihn jetzt nicht mehr. Ich fahre aber gelegentlich noch ein anderes Fahrzeug von meinem Vermieter. Ja. Also wenn es und benehme mich auch ganz normal im Straßenverkehr, so wie es gehört. Das will ich hoffen. Wenn sich das finanziell wieder irgendwie reguliert bei dir, was ich ja sehr wünsche, hättest du wieder Spaß, am Auto ein bisschen was zu machen? Nein. Auch nicht im legalen Rahmen? Auch nicht. Nein. Auch nicht. Da bist du bedient. Sollte ich doch mal in den Genuss kommen, mir ein eigenes Fahrzeug zu kaufen, dann wird das Ding so bleiben, wie es ist und vielleicht kommt eine kleine Musikanlage rein, dass man ein bisschen besser Musik hören kann, aber das war's dann auch schon. Und dann ist Schluss, dann ist definitiv Schluss mit lustig. Verstehe. Andreas, dann danke ich dir für deinen Anruf und für deine warnenden Worte. Oder warnende Worte sind das ja für Leute, die gerade so ein bisschen rumschrauben und basteln. Macht euch das Auto schön, aber übertreibt es nicht. Wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, Andreas. Ich bedanke mich auch. Schönen Abend noch. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, Jeanette ist hier, die ist 53. Guten Morgen. Hallo? Guten Morgen. Ja, Jeanette. Sage ich es richtig? Ja, ne? Ja. Jeanette. Und 53 stimmt auch? Genau. Prima. Um was geht's? Also, ich habe letztes Jahr im Oktober erfahren, dass mein Mann ein Doppelleben führt. Ich bin seit 38 Jahren mit ihm zusammen, 28 Jahre mit ihm verheiratet und habe... plötzlich erfahren, dass er ein Doppelleben führt. Was ist das für? Er geht nur zu Prostituierten. Er geht zu Prostituierten? Ja. Wie lange schon? Ich habe nachrecherchiert, er geht schon 2 Jahrzehnte zu Prostituierten. 20 Jahre schon? Ja. Wie hast du es rausgekriegt? Also, es war so, ich habe eine bakterielle Entzündung bekommen, bin zum Frauenarzt gegangen und habe ein anderthalbes Jahr Antibiotika genommen und die bakterielle Entzündung ging mir zurück und da bin ich ins Krankenhaus gegangen und habe mich da nochmal untersuchen lassen und da hat der Arzt im Krankenhaus gesagt, ob ich fremdgegangen bin. Und ich wusste, dass das nicht der Fall war. Dann bin ich nach Hause, habe meinen Mann zur Rede gestellt und er hat gesagt, er hat mir dreimal geschworen, er ist nicht fremdgegangen. Und dann war ich skeptisch geworden und dann ging das circa ein Jahr, wo ich immer mit mir gekämpft habe, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Und da hat der Frauenarzt zu mir gesagt, mein Mann soll 7 Antibiotika-Tabletten nehmen. Ja. Und mein Mann war eigentlich immer sehr strikt dagegen, Tabletten zu nehmen. Ja. Und an diesem Tag hat er die 7 Tabletten genommen. Mhm. Und das hat mich irgendwie sehr skeptisch gemacht. Und dann habe ich ihn zur Rede gestellt, ob er fremd geht. Und er hat immer gesagt, nein, er tut sowas nicht. Er liebt mich und er ist nicht fremd gegangen. Aber wie kam es denn dann raus? Wie es rauskam, also ich habe dann, ich wollte an einem Morgen zum Sport gehen. Mhm. Und dann war das so, dann kam eine Telefonrechnung. Und wie immer wollte ich die abheften. Und ich bin dann hochgegangen und wollte so abtesten. Auf einmal sehe ich so viel Telefonrechnung, so viel Nummern. Und dann bin ich nach unten in die Küche, habe mich auf die Eckbank gesetzt, habe die Nummer gewählt und auf einmal melden sich nur Prostituierten. Ich war wie gelähmt. Ich saß 2 Stunden auf der Eckbank. Ich war nicht in der Lage aufzustehen. Du hast ihn dann mit dieser Erkenntnis konfrontiert. Ja, aber erst danach, also ich habe 2 Stunden saß ich auf der Eckbank, ich war nicht in der Lage aufzustehen. Wie lange hat er es denn dann noch abgestritten? Also ich habe ihn zur Rede gestellt, vielleicht eine halbe Stunde ging das hin und her. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, ich weiß, dass du fremd gehst. Und dann hat er zu mir gesagt, nein, ich gehe nicht fremd. Und da habe ich gesagt, ich habe einen Privatdetektiven auf dich angesetzt. Und dann hat er es zugegeben. Hat er denn dann gleich auch diese wahnsinnige Zahl von 20 Jahren zugegeben? Nein, das hat er nicht zugegeben. Das habe ich jetzt innerhalb von diesen 2 Jahren habe ich recherchiert. Ich habe Arbeitgeber von ihm kontaktiert und sie haben mir Auskünfte gegeben, dass er sich sehr viel Freizeit rausgenommen hat und habe dann weitergemacht. Ich habe mit Kollegen geredet und es sind auch einige Sachen rausgekommen. Und okay, aber wie kamst du auf diese 20 Jahre? Das ist ja nun eine ja, Zahl. Ich habe durch mein Recherchieren bin ich da drauf gekommen. Mhm. Ja, wie kommt man da drauf? Wie man darauf kommt, also ich habe Arbeitgeber kontaktiert, ich habe zum Beispiel Lohnabrechnungen aufgehoben, weil ich ein Mensch bin, der alles aufhebt. Mhm. Er war in dem Glauben, dass ich alles weggeworfen hätte, ja? Okay, aber nur noch mal so zum Verstehen. Wenn du den Arbeitgeber kontaktierst, da kriegst du ja noch nicht raus, dass dein Mann vor 20 Jahren zur Prostituierten ging. Nee, aber ich habe dann die Lohnabrechnungen nachgeguckt, ja? Und da habe ich gesehen, wenn ich ihn gebraucht hat, war er nie da. Ja. Er hat zum Beispiel, er ist sonntags wegfahren oder montags früh, dann habe ich gesehen, montags, Dienstag, Mittwochs, Urlaub gemacht, Donnerstags und freitags bis mittags hat er gearbeitet. Also ich merke schon, du hast das sehr akribisch gemacht. Hat er denn diese 20 Jahre, hat er die jetzt auch mittlerweile richtig zugegeben? Nein, er hat zu mir zum Beispiel gesagt, er macht es erst seit 1,5 Jahr, aber ich habe ja anhand der Telefonrechnungen nachrecherchiert, dass das schon längere Jahre geht. Ne? Okay, also das Misstrauen ist auf jeden Fall da. Du sagst immer was von Telefonrechnungen. Meldet er sich dann per Telefon bei den Prostituierten an oder ist das Telefonsex? Ja, was jetzt? Telefonsex oder meldet er sich da an? Er macht es und geht auch zu den Frauen hin. Also sowohl Telefonsex als auch realer Sex mit denen. Er hat Telefonsex gemacht, er hat auch Rechnungen bezahlen müssen. Mhm. Am Anfang hat er gesagt, es ist kein Telefonsex und dann hat er Mahnungen bekommen und bei den Mahnungen stand dann dabei, dass es Telefonsex ist. So. Was ist jetzt mit dir geschehen, Janet, nachdem du das erfahren hast? Also ich bin fast aus der Bahn geworfen. Ich bin in psychologischer Behandlung. Mhm. Also ich muss gucken, dass ich mein Leben geregelt bekomme. Habt ihr Kinder? Nein. Was empfindest du denn für deinen Mann im Moment? Also ich empfinde Mitleid. Mitleid? Ja. Warum Mitleid? Ja, meine Psychologin versteht das auch nicht. Ich empfinde Mitleid für den Menschen. Ich empfinde nicht mal Wut. Ich empfinde nur Mitleid. Warum? Ich kann selber nicht verstehen. Weißt du, ich empfinde schon Wut, wenn ich das höre. Einmal, weil dieser Mann dich so massiv betrogen und hintergangen hat. Ja. Zum einen. Zum anderen hat dieser Mann eklatant mit seiner eigenen Gesundheit gespielt und mit deiner Gesundheit und vielleicht sogar mit deinem Leben. Genau. Offensichtlich geht er zur Prostituierten und nimmt dort keine Kondome. Nein. Sonst wäre es nicht zu der Infektion gekommen. Das heißt, er hat es in Kauf genommen, dass du eventuell auch angesteckt wirst von irgendeiner Erkrankung. Das ist doch so grauselig, dass jemand das mit seiner Frau macht. Da muss man doch zornig werden. Ja, also er hat mir dreimal geschworen, er tut sowas nicht. Er hat keinen Geschlechtsverkehr mit den Frauen gehabt. Und dann habe ich gesagt, wovon habe ich diese Bakterien? Mhm. Diese Bakterien, hat ihr der Arzt gesagt, kann nur durch einen anderen Geschlechtskontakt entstanden sein. Er hat gesagt, in der Regel bekommt man das durch Saunen und so, ne? Mhm. Aber ich bin ja in dieser Zeit überhaupt gar nicht in die Sauna gegangen. Also kann es ja davon nicht gekommen sein. Es kann also nur von ihm gekommen sein. Okay, also das Vertrauen ist ja nun schon mal komplett kaputt zwischen euch beiden. Also mir hat den Boden unter die Füße weggenommen. Das glaube ich. Ja. Hast du überlegt, deinen Mann zu verlassen? Ich werde meinen Mann verlassen. Du wirst deinen Mann verlassen? Ich werde meinen Mann verlassen. Er glaubt, dass ich wieder zu ihm zurückkomme, weil er hat mich mein ganzes Leben lang nur manipuliert. Das habe ich jetzt erkannt. Wann wirst du ihn verlassen? Ich habe ihn gedanklich schon verlassen. Mhm. Aber ich habe irgendwie noch nicht die Kraft dazu, ihm das zu sagen. Wie lange willst du noch warten? Bis ich mich so stabilisiert habe, dass ich... Verstehe. Und du bist in psychologischer Behandlung, sagst du? Genau, ja. Das hat mich so manipuliert, dass ich sogar keine Arbeitsstelle genommen habe, dass er mir das ausgeredet hat, dass er gesagt hat, also du brauchst das alles nicht und uns geht es finanziell auch gut. Und er hat mich dermaßen manipuliert. Aber da muss ich sagen, Jeanette, da muss ich dir ein großes Kompliment machen, dass du, wenn er dich so lange Gehirn gewaschen hat und manipuliert hat, dass du jetzt doch die Kraft hast, zu sagen, ist es Schluss. Und dass du auch sehr klug rangehst, dass du sagst, ich gehe zu einem Psychologen, stabilisiere mich erstmal und dann mache ich den Schritt nach draußen. Das finde ich sehr richtig und sehr gut. Ja, also ich kann selber nicht fassen. An diesem Tag, als ich das erfahren habe, da war ich wie gelähmt. Ich sag ja, ich saß 2 Stunden auf der Eckbank. Ich konnte überhaupt nicht gehen. Ich wollte losgehen. Ich war 2 Stunden wie gelähmt. Ich konnte gar nicht aufstehen. Und da bricht dein ganzes Leben zusammen. Ja, ne? ich sage Ihnen ja, ich wollte gerade in den Sport fahren und nehme die Telefonrechnung und wollte eigentlich abheften. Und dann sehe ich, dass da Nummern auftauchen, wo er mir immer gesagt hat, das wären Arbeitskollegen. Mhm. Ich sehe dann diese vielen Nummern und bin dann so nach unten, habe angefangen, die Nummern zu wählen. Da haben sich Prostituierten... Verstehe, hast du gerade ja erzählt, ja genau. Also das ging unter die Gürtellinie, ich war wie gelähmt, ich konnte es gar nicht verstehen. Also, nochmal, Kompliment, dass du jetzt so konsequent sein wirst und vorhast, ihn zu verlassen. Das ist sehr richtig. Das finde ich sehr gut. Ich finde auch gut, dass du sagst, ich brauche da noch ein bisschen Kraft und gehe da zu meinem Psychologen und untermauere mich erstmal für die ganze Sache. Mhm. Und dann wünsche ich dir wirklich sehr viel Glück für den neuen Start in ein ganz neues Leben, was du dann anfangen wirst, Jeanette. Das finde ich toll. Drücke dir wirklich ganz fest die Daumen und wünsche alles Gute. Und würde dir gerne jetzt noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja, gern. Das machen wir. Das mache ich sehr gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena, das ist heute meine Psychologin hier mit, und die ruft dich gleich an. Noch was? Gerne. Domian? Ja? Domian, ich finde deine Sendung also fantastisch. Dankeschön. Und mach weiter so. Also ein ganz tolles Kompliment. Das ja? freut mich sehr und ich bedanke mich für das nette Kompliment. Ja, danke schön. Liebe Jeanette, du legst auf. Gute Zeit. Dir auch, wir melden uns gleich. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.34 Uhr und jetzt gibt es eine kleine Domian-Postecke. Und die erste Post kommt von... Da sage ich den kompletten Namen, weil es ein offizielles Schreiben ist, von Simone Heinrich von der DKMS. Das ist die deutsche Knochenmarks-Spender-Datei. Und die Simone Heinrich schreibt, lieber Jürgen Domian, in ihrer Sendung am Montag haben Sie mit Winfried telefoniert, der von seiner Stammzellspende für eine italienische Leukämie-Patientin erzählt hat. Ich fand es klasse, was Sie ihm mit auf den Weg gegeben haben, nämlich, dass er dank seiner uneigennützigen Hilfsbereitschaft einem anderen Menschen eine neue Lebenschance geschenkt hat. Nur durch das große Engagement von Menschen wie Winfried ist es uns möglich, Leukämiepatienten und auch Patienten mit anderen Erkrankungen zu helfen. In den vergangenen 20 Jahren haben wir etwa 25.000 Stammzellspenden vermittelt. Und jetzt möchte ich noch was sagen, was hier nicht steht. Wer helfen möchte, der möge sich doch bitte ganz einfach an die DKMS wenden. Das gibt man ins Internet ein und da kann man sehen, wie man spenden kann. Das Spenden ist harmlos und tut auch nicht weh. Und man kann sehr, sehr viel Gutes damit erreichen. Also DKMS eingeben und sich dann weiter erkundigen. Vielen Dank für die Post von Simone Heinrich. Dann schreibt Bernd aus Saarbrücken. Hi Domian, du warst gestern so erstaunt, als ein Anrufer erzählte, dass er gerne auf Bäumen schläft. Das war ich in der Tat. Bernd schreibt weiter, ich mache das schon lange im Sommer. Es ist herrlich, mit einer Art Hängematte hoch oben in einem Baum zu liegen und sich eine warme Sommernacht um die Nase wehen zu lassen. Ich bin 28 Jahre alt und komme mir dann immer vor, als wäre ich gerade 15 Jahre alt. Beste Grüße, Bernd aus Saarbrücken. Nicole schreibt, hallo Domian, ich habe mit Entsetzen eure Sendung zum Thema Autos gehört. Das gibt's doch gar nicht, dass jemand wie du so unkritisch Autos gegenüberstehst. Weißt du, wie viele Verkehrstote es jedes Jahr gibt? Weißt du, wie unsere Umwelt durch diese Horrormaschinen verdreckt wird? Weißt du, wie viele Menschen durch Autolärmbelästigung jedes Jahr schwer erkranken? Ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn es gar keine Autos mehr gäbe. Ja, für Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei vielleicht noch. Aber sonst sollten alle auf die Bahn oder auf Fahrräder umsteigen. Wie ruhig und schön unsere Welt dann wäre, schreibt Nicole. Und zum Schluss noch eine Mail von Jay. Ich hoffe nicht von Jay Kahn, aber ich glaube, das war nicht Jay Kahn, also von Jay. Jay schreibt, hi Domian, nur zwei kurze Fragen. Erste Frage, hast du vorige Woche die Hochzeit von William und Kate verfolgt? Wenn ja, was sagst du dazu? Ich habe sie nicht verfolgt und das interessiert mich nicht die Bohne. Zweite Frage, glaubst du an Lena? Also lieber Jay, wenn, dann würde ich vielleicht an Gott glauben, aber an Lena, so würde ich es nicht formulieren. Ich sage mal so, wenn sie unter die ersten sieben kommt, ist das sicher ein ganz toller Erfolg und wir drücken ihr die Daumen. Ende unserer Postecke für heute. Weiter mit der Sendung, mit der freien Themennacht, heute am Freitag. Und herzlich willkommen, sage ich zu Daniela, die ist 36. Guten Morgen, Daniela. Schönen guten Morgen, grüß dich, Jürgen. Daniela. Hallo. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, ich habe gestern die Sendung gesehen und in Anlehnung an die Dame, die angerufen hatte, die schwanger ist und wo der Mann oder der Freund sich deswegen umbringen möchte. Ja, das war unglaublich. Das war, also da sind mir die Nackenhaare hochgegangen. Ich will es nochmal sagen, für die Leute, die gestern nicht zugehört haben, die Anruferin war 45, der Freund war irgendwie Ende 30. Ja. Und sie ist nun ungewollt schwanger geworden und er hat ihr angedroht, entweder treibst du ab oder ich bringe mich um. Ganz genau. Unfassbar. Es ist wirklich unfassbar und das war auch so der Grund, warum ich jetzt auch anrufe, weil ich habe, ich will nicht sagen, was Ähnliches erlebt, aber es, also mein damaliger Ex-Freund, der wollte sich nicht umbringen, aber hat mich auf eine Art und Weise auch so manipuliert und Hirn gewaschen, würde ich mal sagen, dass ich dann den Schritt damals gemacht habe und das Kind habe abtreiben lassen. Wie alt warst du? Ich war 33, das war vor 3 Jahren. Ja, wie hat er dich denn unter Druck gesetzt? Also ich, als ich dann erfahren hatte, dass ich schwanger bin, bin ich zu ihm hin und habe gesagt, hör zu, ich bin schwanger und ich habe noch nie gesehen, wie dann so Hass aus den Augen raussprühen kann. Wie lange wart ihr zusammen gewesen? Zu dem Zeitpunkt 4 Jahre. 4 Jahre schon? Ja. War das eine gute Zeit? Es war eine gute Zeit und wir hatten uns auch verstanden, aber wir standen kurz vor einer Trennung. Also weil wir gemerkt haben, wir kommen irgendwie unter einem Dach nicht klar. Ja. Ne? Aber so haben wir uns eigentlich, muss ich sagen, auch heute noch gut verstanden. Aber im Nachhinein merke ich halt oder weiß ich eben auch, dass ich mich da sowas habe unter Druck setzen lassen und auch in der Beziehung unter Druck setzen lassen. Und ich will nicht sagen gehörig, aber das ging schon fast so in die Richtung. Wie kam es denn dann zu dieser Schwangerschaft? Habt ihr bewusst, ist irgendwas schiefgelaufen mit der Verhütung? Es ist, ja, so kann man es sagen. Also es ist wirklich ungewollt passiert. Ich hatte die Pille genommen und ich weiß es nicht. Also ich kann es mir auch irgendwo nicht mehr erklären. Jeder sagt, ja, ich bin ungewollt schwanger. Da habe ich früher immer gedacht, mein Gott, ne? Ja, ja, genau. Oder hat er dir unterstellt, dass du da die Beziehung irgendwie den Bach runterging, dass du dadurch die Beziehung retten wolltest? Ja, ja, das kam auch. Das kam auch noch dazu. Das kam auch, ja, ja. Also da kamen die unfassbarsten Sachen, also von Kinder sind laut, Kinder, weiß ich nicht, wollen nur das Materielle und machen alles kaputt und zwischenmenschlich machen sie alles kaputt. Und ich habe dann zu ihnen gesagt, hör zu, wir müssen jetzt irgendwie die Kuh vom Eis kriegen, und ich wollte das Kind. Mhm. Und hab dann gesagt, ich gehe jetzt nach Pro Familia und informiere mich, wie das jetzt weitergeht, auch mhm. wenn wir uns wirklich trennen sollten und so weiter. Und dann hat er gesagt, er geht da mit, und dann saßen wir da, und dann sagte er zu mir, beziehungsweise zu mir und dieser Dame, also wenn ich das Kind bekomme, dann hätte ich sein Leben versaut, und ich sollte, wenn er dann ein Kind nochmal mit einer anderen Partnerin haben möchte, könnte er das ja schließlich nicht, weil er für Mainz aufkommen müsste. Ich bin immer fassungslos, wenn ja. ich sowas höre. Ja, also fassungslos. Ich kann es auch nicht verstehen. Und wie hat denn die Frau bei der Beratungsstelle darauf reagiert? Die erste Frau, die hat da gar nichts zugesagt, und beim zweiten Gespräch musst du nochmal hin, die hat ihn rausgeschickt. Mhm. Ja, also die hat ihn regelrecht rausgeworfen, hat mit mir dann alleine weitergesprochen. Mhm. Und aber was hat die dann mit dir weiter alleine gesprochen? Die Frau, die schaute mich nur an und sagte, möchten Sie das Kind? Und da habe ich gesagt, ich möchte es eigentlich, weil es ist ein Leben. Mhm. Und das Kind kann nichts dafür, dass es zwischen uns so ist. Und genau. Sie sagte dann aber, ich sollte mir das sehr gut überlegen, weil dieser Mensch mich nie unterstützen wird. Und da hatte sie recht, mhm. weil er sowas dann auch im Auto sagte. Auf der Heimfahrt sagte er dann, also du kannst machen, was du willst. Ich habe mit dem Kind nichts am Hut. Und zumal er in einer früheren Beziehung schon auch die Freundin auch schwanger, die hat das Kind wegmachen lassen, und da hat er heute noch dran zu knabbern. Er hat daran zu knabbern? Ja, er hat mir so oft gesagt, mein Gott, hat er immer gesagt, das Kind wäre jetzt so und so alt und das Kind wäre jetzt so und so alt. Ja, das verstehe ich dann gar nicht. Ja. Wieso hat er dich dann wieder unter Druck gesetzt, dass das Kind abgetrieben wird? Jürgen, ich kann es dir nicht sagen. Ich bin heute so weit, dass ich sagen muss, der Mensch ist nicht mehr bei Verstand gewesen. Mhm. Ja, und so, dann saß ihr im Auto, und dann hat er wieder gesagt, ich komme nicht für das Kind auf, und du stehst ganz alleine da. Und ja. Wie ging es dann weiter? Ja, ich war ich war noch nie so in meinem Leben unten, und habe, das ging hin und her. Ich habe am einen Tag gesagt, so, ich ziehe das durch, beim anderen Tag habe ich gesagt, ich kann das einfach nicht mehr, und habe es dann ja auch, wie gesagt, schlussendlich den Schritt gemacht, den ich zutiefst bereue, heute noch. Und bin dann danach wirklich in ein absolutes Loch gefallen und musste, bin dann aber, weil ich das einfach auch nicht mehr ausgehalten habe, in eine psychologische Therapie gegangen. Da war ich über ein Jahr. Lass mich kurz unterbrechen. Mhm. War er dabei, oder hat er dich begleitet zumindest, als das gemacht wurde? Nein. Er hat es auch nicht angeboten. Er hat mir brav den Anteil des Betrages für die Abtreibung überwiesen. Mhm. Und hatte dann auch abends, hat er sich dann kurz gemeldet, wie es geht, und habe ich gesagt, mir geht's unheimlich schlecht, ob er kommen könnte. Und er sagte, nee, er wäre gerade bei seinen Eltern im Garten und würde die Hecke schneiden. War das dann das Aus der Beziehung? Ja. Ja, ja, also da habe ich gesagt, so, jetzt ist Feierabend, also das geht jetzt gar nicht mehr. Ne? Und ich frage mich immer, wie... Ab wann hast du angefangen, es zu bereuen? Das ging irgendwann los. Ich habe das erfolgreich verdrängt, erstmal, und das so nach 3-4 Monaten fing das an. Also dann kamen Schlafstörungen, dann kamen wahnsinnige Schuldgefühle, und auch beruflich bin ich total eingeknickt. Mhm. Ja, also ich habe nur noch, es kreist sich immer nur um dieses Thema. Mhm. Und, weißt du, was mich wundert, was du gerade erzählt hast, dass diese Frau in der Beratungsstelle dir ja quasi so einen Weg in die Richtung gewiesen hat, treiben Sie es ab. Ja. Der kommt eh nicht dafür auf. Ja. Das wundert mich. Das hat mich auch sehr gewundert. Das finde ich fast erschütternd. Selbst wenn er nicht dafür aufkäme, hättest du es ja wahrscheinlich auch alleine geschafft. Ja. Aber selbst das kann man ja alles noch, da gibt es ja nur Mittel und Wege, dass er doch hätte bezahlen müssen und sich auch durch. Ja, natürlich. Das finde ich für eine Beratungsstelle schon sehr bedenklich. Also, das war auch sehr bedenklich. Also ich bin da auch rausgegangen, und ich habe das natürlich auch engen Vertrauten damals erzählt. Mhm. Also 2-3 Leute wussten das, und ich habe auch dieses Gespräch immer wieder erwähnt, und die waren natürlich über die Aussage von meinem damaligen Freund extrem erschüttert, konnten aber auch nicht begreifen, so wie du jetzt, was die Beratungsstelle da gesagt hat. Hast du denn irgendwann mit diesem Ex-Freund nochmal später gesprochen? Ja, nachdem ich die Behandlung abgeschlossen hatte, bin die psychologische Behandlung. Die psychologische Behandlung bin ich dann nochmal zu ihm hingefahren. Wir hatten uns getroffen und hatten uns dann verabredet auf einen Kaffee und er tat dann auch so, als wäre überhaupt nichts mehr, so nach dem Motto, ja, ist ja jetzt eh lange vorbei. Mhm. Und dann habe ich zu ihm noch gesagt, hör mal zu, das, was da damals passiert ist, das habe ich absolut nicht verpackt und ich bin deswegen in psychologische Behandlung gegangen. Und daraufhin sagte er, ja wieso, war doch deine Entscheidung. Also ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Das ist eben das, was ich nicht mehr verstehen kann an der Menschheit, sag ich mal, ja. Bist du nicht auch extrem ins Grübeln gekommen? Du warst mit dem Typ ja immerhin 4 Jahre zusammen. Ja. Hast du diese Seite von dem kennengelernt vorher? Geahnt zumindest? Also diese Seite, was das Thema Kinder betrifft, da war ich absolut unter Schock. Das hätte ich nie, also wirklich meine Hand für ins Feuer gelegt, hätte ich nie gedacht. Wobei die Anzeichen schon da waren von seinem Verhalten her, weil er ein sehr, sehr, sehr pingeliger Mensch ist auch. Und da sage ich auch, da hat er mich auch manipuliert. Ich konnte machen, was ich wollte, es war nie richtig. Ja, ich konnte den Haushalt angeblich nicht richtig machen. Ich musste wirklich, das ist jetzt kein Witz, ich musste die Badematten vor dem Waschbecken parallel zur Fuge legen, weil sonst würde es ja huddelig aussehen. Und auf dem Sofa hat man schließlich zu sitzen und nicht zu liegen, da macht man den Bezug kaputt. Freunde haben zu mir gesagt, hör zu, also wir kommen gerne zu dir, aber bei euch ist es einfach so steril, treffen uns lieber woanders. Da hättest du schon ein bisschen gewarnt sein müssen. Ja, hätte ich, aber ich... War der denn, das klingt ja auch sehr brutal, wie er sich verhalten hat. Ja, War der in anderen Sachen früher auch, hast du das mal beobachtet, anderen Menschen gegenüber in anderen Zusammenhängen auch ziemlich radikal oder brutal im Vorgehen? Er war sehr konsequent in seinen Sachen. Wenn er eine Ansicht hatte, da ist er auch eigentlich selten von losgekommen. Er hat es aber auch immer so verkauft, wie als dass es richtig ist. Mhm. Also irgendwann hat man dann gedacht, ja doch, er hat eigentlich recht, aber er ist ein absoluter Schwarzmaler. Was hat der vom Beruf gemacht damals? Der war im IT-Bereich tätig, oder ist es auch immer noch, ja. Jetzt sind 3 Jahre vergangen, erst. Wie würdest du es heute einstufen? Wie weit hast du es jetzt verarbeitet? Also ich bin, man kann das nie vergessen. Mhm. Ne? Und man kann das verarbeiten, kann man das. Ich habe das auch sehr gut mit der Psychologin verarbeitet. Aber es sind immer noch Momente, wenn ich kleine Kinder natürlich sehe, die jetzt so in dem Alter sind, wo ich denke, könnte deins sein. Ich glaube, das ist auch so eine doppelte Sache. Einmal die Abtreibung an sich, dass man das nicht vergisst. Und dann auch so eine Überlegung, was war mit mir los, dass ich mich nicht selbst durchsetzen konnte. Richtig. Ne? Ja. Und da bin ich bis heute noch nicht durchgestiegen. Und das ist auch noch so ein Thema, da knabber ich auch noch dran rum, weil ich bin nicht der Typ Mensch, der sich da so in die Ecke drängen lässt. Ich sag nochmal das, was ich denke und lass mich nicht manipulieren, aber irgendwie ist es da passiert, wie auch immer. Also das ist ja alles wahrscheinlich durch den Kopf gegangen, als du gestern unsere Anruferin gehört hast. Richtig. Aber sie war ja schon doch entschieden, dass sie das Kind haben würde wollen, trotz aller Schwierigkeiten, die eventuell da auf sie zukommen. Ja, und ich würde das jetzt auch wirklich anders machen. Also ich finde auch, dass man sich niemals als Frau in derartiger Weise von einem Mann unter Druck setzen lassen darf. Nie. Nee. Und das ist das Schäbigste, was ein Mann machen kann. Richtig. Er kann vögeln, aber dann muss er auch die Konsequenz tragen dafür. Ja, dann muss er im wahrsten Sinne so einen Schwanz in der Hose haben. Ja, genau. Und dann sagen, so, ist jetzt passiert und jetzt gucken wir, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. Ne? Ja. Daniela, bist du noch in Behandlung oder jetzt gar nicht mehr? Nein, das ist abgeschlossen. Gar nicht mehr. Ja. Möchtest du noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen? Ja, warum nicht? Ja. Das wäre vielleicht mal nicht schlecht. Ja, sehr gerne. Bitte ich sehr gerne an. Dann wird die Magdalena dich gleich anrufen und du musst dann aber bitte auflegen. Ja, mache ich. Alles Gute und danke für deinen Anruf. Ich danke dir. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch gerne hinweisen auf unser Thema nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ja wieder Themennacht und unser Thema dann nächste Woche heißt Mein Leben ist in Gefahr. Ich möchte gerne in dieser Themennacht nächste Woche mit Leuten reden, die zurzeit von jemandem ernsthaft bedroht werden. So, dass ihr sagt, ja, ich habe Sorge, dass mein Leben in Gefahr ist. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die in einer sehr gewalttätigen Beziehung leben. So, dass sie auch sagen, ich habe Angst um mein Leben. und auch mit Leuten, die so schwer krank sind, dass sie um ihr Leben bangen müssen, dass auch sie sagen, ich habe Angst um mein Leben und mein Leben ist in Gefahr. Wenn ihr euch angesprochen fühlt und gerne mit mir sprechen wollt nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Themensendung, dann mailt uns am besten schon unter domian@wdr.de und meldet euch für dieses Thema an. So, weiter geht's jetzt mit der freien Themennacht und ich freue mich auf Marc, der ist 24. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Marc, um was geht's? Ja, erstmal wollte ich dir ein großes Lob aussprechen. Dankeschön, danke. Also ich bin auch gerade ein bisschen nervös, weil das ist das erste Mal, dass ich so bei sowas anrufe. Mhm. Und es geht um Folgendes. Ich habe jetzt eine ziemlich lange Beziehung hinter mir. Mhm. Wie lang? Ganz frisch, 5 Jahre. 5 Jahre, ja. Also ich bin ja erst 24, also das ist für mich... Das ist schon lang, ja. Ein langer Zeitraum, ja. Sehr, ja. Mhm. Und ich kann auch sagen, 4 Jahre ist auch ziemlich sehr gut gelaufen. Mhm. So, aber jetzt zum Ende ist es doch, hat es doch einen ziemlich bitteren Beigeschmack. Also ich weiß, dass sie mich betrogen hat. Mhm. Sie hat mich mit einem Mann betrogen, der verheiratet ist und 2 Kinder hat. Ja, viel älter ist als sie? Viel älter, genau. Er ist 39, sie ist 25. Ja. Und ja. Ist das der Grund der Trennung auch gewesen, dieses Fremdgehen? Ja, also wir haben gemerkt, dass wir uns ein bisschen auseinandergelebt haben. Mhm. Ich hatte gehofft, dass wir das zusammen hinkriegen, weil es wird ja oft gesagt von wegen, wenn man dran arbeitet, dann kann man das auch nochmal schaffen. Mhm. Sie hat dann auch gesagt, sie will es versuchen, sie will es versuchen, sie will es versuchen und hat mich dann trotzdem 1000 Mal belogen von wegen in Beziehung mit dem Typen. Also, dass sie sich mit ihm trifft, hat sie mir dann teilweise nicht gesagt und alles Mögliche. Ja. Und irgendwann habe ich dann halt ja aus Eifersucht einfach ihr Handy genommen und geguckt, was da für SMS kommen und ja. Dann habe ich zum Beispiel SMS gelesen, ich rieche noch nach dir, das ist so toll und oh, das ist bitter. Ja, also war auf jeden Fall überhaupt nicht schön. Mhm. Und das war dann halt auch ein Tag vor ihrem Geburtstag, wo ich das gelesen habe. Mhm. Sie war dann halt unter der Dusche und ich bin dann zitternd in die Dusche rein und habe gesagt, bitte dusch fertig, ich muss mit dir reden. Mhm. Und ja, dann habe ich mit ihr geredet und sie hat dann halt auch teilweise gesagt von wegen, sie sieht es nicht als Fremdgehen, weil für sie waren wir auseinander, aber sie hat zu mir, also wir haben eine Woche vorher haben wir miteinander gesprochen mhm. und haben dann halt gesagt von wegen, wir probieren es nochmal zusammen und dann habe ich sie auch nochmal explizit gefragt, was bedeutet das für dich, mit mhm. jemand anderem was machen oder nicht mhm. und sie hat gesagt, nein. Wie nein? Also sie hat gesagt, sie möchte mit niemand anderes machen, solange so. Wir es nochmal miteinander versuchen. Ja. So, und dann habe ich das halt gelesen und Hast du denn dann Schluss gemacht? Ja, erstmal hat sie Schluss gemacht. Und dann habe ich aus Eifersucht, weil ich wusste, dass sie am nächsten Tag nochmal an den PC musste von mir, habe ich dann halt ein Programm installiert, womit ich dann lesen konnte, was sie schreibt. Mhm. Mhm. Und dann habe ich da wieder nicht schöne Sachen gelesen und habe dann gelesen, dass sie an dem nächsten Freitag dann sich mit ihm treffen wollte und dass sie dann halt wieder Sex miteinander haben wollten. Mhm. Und auf jeden Fall an dem Freitag habe ich mir dann den ganzen Tag nur Kopf gemacht und ja. Wie ist es denn dann, wer hat denn dann den endgültigen Schlussstrich gezogen? Sie hat Schluss gemacht, so, aber dann haben wir gesagt, von wegen, wir gehen in Frieden auseinander, wir reden noch miteinander. Mit welcher Begründung hat sie Schluss gemacht? Sie hat Schluss gemacht, weil sie meinte, von wegen, sie hat noch Gefühle für mich, aber sie sind nicht so stark, hm. dass sie irgendwie noch eine Beziehung mit mir aufrechterhalten ja. möchte. Wann ist dieser Satz gesagt worden? Wie lange liegt das jetzt zurück? Das war letzten Montag. Letzten Montag? Genau. Und du bist durch den Wind? Ja, das größte Problem, das kommt jetzt noch. Mhm. Erzähl. Ich wusste dann halt, dass sie mit einem Mann geschlafen hat, der verheiratet und 2 Kinder hat. Mhm. Und hab dann halt, ja okay, wahrscheinlich aus dem größten Motiv Rache, dann, ich wusste, dass sie letzten Freitag sich treffen und da was miteinander haben. Und hab dann halt die Frau von dem Mann angerufen. Mhm. Und hab ihr dann gesagt, dass er nicht treu ist und ich hab ihr dann ein paar Texte vorgelesen, die ich auf meinem PC gespeichert habe, was sie ihm halt dann übers Internet geschrieben hat. Mhm. So, und am nächsten Tag wurde ich dann angerufen von dem Mann. Mhm. Und er meinte dann noch von wegen, ja, pass du bloß auf, dass du immer deine Tür abschließt. Mhm. Und ich weiß nicht, also den nächsten Tag, da war ich den ganzen Tag durch den Wind. Also ich habe alle 2 Minuten aus dem Fenster rausgeguckt. Ist denn irgendwas seitdem bis heute passiert? Nein, ich habe direkt das Tor, die Tür das Schloss ausgewechselt. Mhm. Weil meine Ex-Freundin noch die Schlüssel hat. Sagen wir mal, machen wir hier mal kurz eine Zwischenbilanz. Mhm. Das war natürlich ausgesprochen blöd, dass du diese Frau angerufen hast. Okay. Finde ich, weil was bringt das? Das bringt gar nichts. Das ist eine Racheaktion. Ja, erstmal das, aber andersrum habe ich mir auch gedacht, ich wurde jetzt so lang belogen. Die Frau hat das Recht, die Wahrheit zu wissen, weil sonst, ich weiß nicht, wie viel der Mann schon mit anderen Frauen gemacht hat. Okay, ich glaube aber, dass nicht im Vordergrund der ehrenwerte Gedanke war, die soll jetzt die Wahrheit wissen, sondern du wolltest ja im Vordergrund war wahrscheinlich der Gedanke, und du wolltest ihr eins auswischen. Das stimmt schon, ja. Hat sie sich denn nochmal gemeldet seitdem? Nein. Mensch, Marc. Jetzt kann ich dir aber wirklich nur raten, ganz still zu halten, nichts zu tun mehr. Mhm. Alles, was du jetzt tust, ist falsch. Okay. Nur nichts tun ist richtig. Okay. Du bist natürlich traurig und du bist verletzt und du bist unsicher und völlig neben dir, glaube ich. Total, ja. Glaube ich. Mhm. Wie ist das, wenn man so viele Jahre zusammen war? Hat man da irgendeine Sachen in der Wohnung? Hast du, besteht die Gefahr, dass sie nochmal vorbeikommen will, irgendwas holen? Nee, das nicht. Sie hat alles mitgenommen. Also ihr habt nicht in einer Wohnung gewohnt? Wir haben in einer Wohnung gewohnt. Aber sie, also das war auch wieder so eine Geschichte. Sie hat gesagt, sie zieht dann die Woche darauf raus, wo wir darüber gesprochen haben. Mhm. Ist dann aber am Tag darauf ausgezogen und ich bin dann nach Hause gekommen und dann hatte ich nur noch die halbe Wohnung vor mir. Also achso, das ist okay, ist ja gut. Das heißt, alles ist aus der Wohnung raus, was mit ihr zu tun hat. Genau. Die kommt jetzt nicht nochmal an. Ganz genau. Alles Formale ist auch geregelt. Die ist aus dem Mietvertrag raus. Ich habe mit dem Vermieter gesprochen direkt, die ist aus dem Vermietvertrag raus. Sehr gut, sehr gut. Also ja, es gibt keine so formalen Berührungspunkte im Moment mehr. Ganz genau. Und ich habe jetzt auch schon geklärt, ich ziehe jetzt demnächst mit meinem Bruder zusammen, weil alleine wohnen kann ich nicht. Mhm. Da habe ich ein Problem mit. Warum? Ich habe noch nie allein gewohnt. Also ich bin dann vom Elternhaus rausgezogen und ich fühle mich hier echt nicht gut alleine. Aber dann wird's eigentlich höchste Eisenbahn, dass du es trainierst. Okay, das ja. Finde ich eine Aufgabe, das mal zu können. Und ich sag dir, wenn du es erstmal überwunden hast, die erste Angst davor, ist das ein gutes Gefühl, auch mal so sein eigener Herr zu sein. Mhm. Ja, ein großes Problem, was ich jetzt im Moment auch habe, ich denke wirklich ich bin ziemlich lange am Arbeiten am Tag, aber ich denke wirklich ziemlich lang an meine Ex-Freundin und ich werde da halt verrückt im Moment. Ja, also erstmal will ich immer sagen, das ist auch nur normal, wenn man nach 5 Jahren so ein Desaster erlebt, dass man da dran denkt. Mhm. Da wirst du auch noch viele Wochen und vielleicht auch viele Monate dran denken. Ja, sie hat mir auch einen ziemlich emotionalen Abschiedsbrief geschrieben, wo dann auch drin stand, dass sie eigentlich vor einem Monat noch mit mir Kinder wollte und mich heiraten wollte und sowas. Und das sitzt dann doch ein bisschen tief. Also. Mhm. Aber du musst ja halt wirklich immer und immer wieder einbläuen, die Sache ist vorbei. Ja, das ist nicht so einfach. Nee, das ist nicht, ich sag's aber ganz, ganz explizit nochmal. Mhm. Und versuche wirklich alle schönen Erinnerungen erstmal zu verdrängen. Weil wenn man sich an die schönen Sachen erinnert, gerät man leicht in eine Melancholie und wird sehr traurig. Okay. Führ dir einfach immer wieder den Schluss vor Augen, was sie mit dir gemacht hat und wie sie sich verhalten hat. Ja. Das zerreißt manch eine schöne Erinnerung. Die Gefahr ist immer, wenn man in so einem Schmerz ist, dass man sich in die schönen Zeiten zurückversetzt und ins Schwärmen kommt und dann ist die Realität umso trauriger. Mhm. Ja, das ist ziemlich zwiegespalten bei mir, weil irgendwo, weiß nicht, also mein Herz sagt mir, ich möchte sie unbedingt zurück, aber mein Kopf sagt mir, ich könnte ihnen in keinster Weise mehr vertrauen, weil sie mich einfach nur noch belogen hat. Genau. Und in diesem Fall hör mehr auf deinen Kopf. Manchmal ist es, meistens ist das Herz eher, was das Richtige macht, aber in diesem Fall ist der Kopf die richtige Linie. Hm. Und da muss man sich halt immer wieder zu zwingen und immer wieder zu diesen rationalen Gedanken auch hinbiegen. Mhm. Und mach nichts mehr. Ruf sie nicht an. Lass diesen Mann und die Frau da in Ruhe. Geh ganz raus. Alles, was jetzt kommt, könnte auf dich sehr schlecht zurückschlagen. Ja, natürlich. Ja? Lieber Marc, jetzt ist die Sendung vorbei, aber ich glaube, ich habe auch das Wichtigste gesagt, was ich sagen konnte. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Jonathan Hoffmann. Und ich wünsche euch jetzt ein sehr schönes Wochenende. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht. Und dann könnt ihr wie immer ab 0 Uhr anrufen und um 1 sind wir hier bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Schönes, sonniges Wochenende. Bis dahin.